In dem Jesuitenorden ist auch die Beichte ein weiteres Mittel der widerlichen Überspitzelung. Der Jesuit darf nur dem ihm zugewiesenen Beichtvater die Beichte ablegen, nicht etwa einem sich selbst gewählten, nicht-jesuitischen Priester, der das Beichtgeheimnis heilig hält, während die Beichtgeheimnisse des Jesuiten an seinen jesuitischen Beichtvater in eine Kartothek wandern. Außerdem müssen noch die Jesuiten ihr Gewissen dem Oberen zu bestimmten Zeiten und Orten, wenn irgendeine Angelegenheit es erheischt, erörtern. Nicht eine letzte Gedankenregung soll geheim bleiben. Diese Bespitzelung und Überwachung macht vor niemand im Orden Halt. Sie erstreckt sich sogar auf den Ordensgeneral, den göttlich verehrten, gleichsam gegenwärtigen Christus. Zur Einigung der Seelen der Sozietät werden alle erspitzelten Angaben über das Seeleninnere jedes einzelnen Jesuiten auf dem vorgeschriebenen Weg bis zum General gegeben. Zu der Entäußerung des Charakters, des Willens, des Verstandes, der Urteilskraft und der Entwurzelung aus Familie, Volk und Staat, alles vertieft durch die Dressur, tritt noch die wirtschaftliche Abhängigkeit des Jesuiten von seinem Orden. Hier schon sei erwähnt, eingehend wird es später behandelt, der Jesuit hat keinen Besitz, er ist vollständig mittellos. Mag der Orden in seiner Hand auch den größten Besitz vereinigen? Der Jesuit ist auf das angewiesen, was ihm der Orden zuweist. Er arbeitet nur für ihn. Dass der unfehlbare, als Gott verehrte General uneingeschränkte Gerichtsbarkeit über die Mitglieder seines Geheimordens hat, ist selbstverständlich. So bildet der Orden eine in sich geschlossene Einheit in Blut und Seele abgetöteter und, wie wir noch sehen werden, gleichmäßig dressierter und dünkelhafter Mitglieder. Sie sind willenlose Werkzeuge in der Hand des Ordensgenerals. Zitat: Hauptzweck ist der Krieg gegen die Ketzerei. Friede ist ausgeschlossen. Auf sein, Ignatius, Geheiß haben wir auf den Altären ewigen Krieg geschworen. Zitat Ende. So schreibt Jesuit Joly 1640 und enthüllt damit, wenigstens im eingeweihten Kreise, mit Zustimmung des Ordensgenerals ein Teilziel des Ordens, die Bekehrung der Ketzer durch ewigen Krieg. Die eigentliche Absicht des Jesuitengenerals, Kraft seiner Gottheit, sich alle Menschen durch ewigen Krieg zu unterwerfen, um sie zu beherrschen, muss verschwiegen werden. Die uneingeweihten Ordensmitglieder dürfen von alledem nichts erfahren. Sie müssen furchtbares Handeln mit dem Scheine christlicher Liebe vor sich selbst und der Welt umgeben sehen, die dadurch leichter getäuscht werden kann. Darum wird auch der eigentliche kriegerische Zweck des Ordens mit schön klingenden Worten scheinheilig verbrämt. Da heißt es unter anderem hierüber, Zitat: Mit Gottes Hilfe nicht bloß auf das Heil und die Vollkommenheit der eigenen Seele bedacht zu sein, sondern sich auch eifrig dem Heile und der Vervollkommnung der Nächsten zu widmen. Zitat Ende. Wer meinen Kampf gegen die Juden und Freimaurer verfolgt hat, der wird die ähnlich klingenden freimaurerischen Phrasen über Toleranz, Humanismus, Menschenveredelung und Menschenliebe kennen, durch die der Welt die jüdisch-freimaurerische Machtgier und der blutrünstige jüdisch-freimaurerische Kampfwille verschleiert werden sollen. Bei der jesuitischen Kampfweise werden noch edlere Gefühle des Menschen, nämlich sein Glaube, in ganz andere Weise getäuscht und missbraucht. Darum wirkt dieser Orden noch verwerflicher. Um die schwarze Schar nun wirklich ihrer Aufgabe entsprechend abzurichten und einsetzen zu können, erhielt sie eine straffe Erziehungsvorschrift und einheitliche Gliederung. Unter dem maskierenden, aber bezeichnenden Namen Kompanie Jesu, das Fähnlein Jesu, entstanden und anfänglich in ihrer Mitgliederzahl auf 60 beschränkt, wuchs sich die schwarze Schar sehr bald zur Societas Jesu, das heißt zur Gesellschaft Jesu und zum Jesuitenorden aus. An der Spitze des Ordens steht der Jesuitengeneral, der als gottverehrte Christus quasi Präsens. Er wird von einem bestimmten Kreis eingeweihter Jesuiten nach dem Tode eines Jesuitengenerals aus der Schar der lebenden Leichname auf Lebenszeit gewählt. Da aber der Jesuitengeneral bei all seiner Göttlichkeit einmal schwach werden könnte, in erwachenden Entsetzen immer neue Verbrechen an den Menschen ausführen und immer neues Unglück bei Ausbreitung des Reiches Gottes auf Erden bringen zu müssen, so ist ihm ein Beichtvater, ein Ermahner, ein Admonitor beigegeben und auch ein Rat, dem es obliegt, ihn zu überwachen, das heißt, im Bedarfsfalle auf den verbrecherischen Wege weiterzutreiben. Dumm, dreist und töricht ist die Vermessenheit, dass ein Leichnam Loyolas, ein abgetöteter Mensch, es unternehmen will, als Gottheit durch gleich abgetötete Menschen uns lebendige Menschen wirklich auf die Dauer knechten zu wollen. Nur Unkenntnis der Lebendigen über die Zusammenhänge lässt den Jesuitengeneral Macht.